Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Heute Abend habe ich die Ehre, zusammen mit Kai Schmalenbach, Mitglied im Landtag NRW, und mit Andreas Rohde, derzeit Listenkandidat, hoffentlich morgen Bundestagsabgeordneter und seines Zeichens Mitglied in der AG-Drogenpolitik und im AK-Drogenpolitik. Und wir sprechen heute sowohl über das Nichtraucherschutzgesetz als auch vor allem über das Dampfen. Und deswegen würde ich erstmal eben einen guten Abend in die Runde werfen wollen. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, ihr beiden. Ja, das hat jetzt einen aktuellen Anlass und deswegen möchte ich dich bitten, den aktuellen Anlass umreißen und auch zu versuchen, den Einlass zum Nichtraucherschutzgesetz im Rahmen des Dampfens zu erläutern. Es tut mir jetzt furchtbar leid, aber das war so geleckt, dass ich den Inhalt jetzt nicht nachstellen kann, den du gesagt Gut, hast. Gut, ich versuch's mal. Also so, dass das Ganze hat Geschichte, die ist ungefähr 2 Jahre alt. Damals wurde das neue Nichtraucherschutzgesetz in der grünen Totalrauchverbotsversion auf den Weg gebracht. Und im Zuge dieses Gesetzes hat sich Frau Steffens überlegt, unsere NRW-Gesundheitsministerin, dass die E-Zigaretten, die zu dieser Zeit sehr geboomt haben, doch eine wahnsinnig gefährliche Sache wären, von der sie warnen müsse. Das wurde sofort in Frage gestellt. Es gab überhaupt keine wissenschaftlichen Grundlagen dafür, das so zu tun. Und sämtliche Menschen, die gerade da auf dem Weg waren, sich mit der Dampfe quasi von der sehr viel schädlicheren Tabakzigarette zu lösen, kriegten den Mund nicht mehr zu. Die Medien spiegelten diese Warnungen ständig wieder. Es gab schon ein erstes Urteil, ein Schnellurteil, auch vom OVG Münster, vor gut einem Jahr, dass ihr diese Warnungen eben verboten hat. Sie hat es seitdem auch gelassen, aber der Schaden war zu dem Zeit schon angerichtet. Der Markt war quasi hingerichtet worden von Frau Steffens, ohne jeden haltbaren Grund. Nun gab es eben ganz aktuell ein weiteres Urteil, dass ihr das wiederum und endgültig klarstellt, dass eben auch die Absicht, diese Liquids von den E-Zigaretten, das sind diese Flüssigkeiten, die dort verdampft werden, in die Apotheke zu verbannen, auch das eben keine Grundlage hat. Und Frau Steffens geht postwendend hin und versucht jetzt, sagt aus, sie wird weitere rechtliche Schritte prüfen. Sie wird nicht aufhören, das eben in diese Weise schlimmreden zu wollen, obwohl es eben mittlerweile auch massenweise Gutachten und Studien gibt, die das genaue Gegenteil aussagen. Es ärgert uns, dass Frau Steffens sich da auf einen Feldzug begibt und ohne jeden haltbaren Grund, ohne vernünftige Begründung dort nicht von ablassen möchte, etwas zu verteufeln, für das sämtliche Studien eben keine Grundlagen bieten. Okay, Dave, ich erstmal Verzeihung an den Hörer, dass ich dich heute lecke. Das ist aber meine Ausgangsvoraussetzung für heute, die nicht so gut sind. Kann man mich mit einigermaßen verstehen? Jo. Ja, wunderbar. Gut, vielleicht, Kai, kannst du die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen auf die Aktualität einzugehen und auf das Erlebte der letzten Tage. Naja, ich fange vielleicht mal ein bisschen weiter hinten an. Ich war ja im Landtag dafür zuständig, für das Nichtraucherschutzgesetz. Da haben wir in Zusammenarbeit mit Andi 3 Anträge am Ende eingereicht, die natürlich allesamt abgelehnt worden sind. Man hat sich da seitens der Grünen auf keinerlei Diskussionen dazu eingelassen, sondern einfach gesagt, nee, wir ziehen das jetzt durch, basta aus. Also so richtig schön Basta-Politik, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Was die E-Zigarette betrifft, war ich auch relativ am Anfang dabei, habe damals auch sehr früh einen Artikel als zweiter Landesvorsitzender in den Ruhrbaronen bekommen dazu, ein längeres Interview bzw. einen längeren Artikel dazu. Und habe mich seitdem eigentlich auch dem Thema angenommen. Und das jetzt, obwohl ich energiepolitischer Sprecher eigentlich bin, ist so Nichtraucherschutzgesetz und E-Zigarette mein Thema. Und dementsprechend habe ich das ja auch in der Presse mitverfolgt, was jetzt so kommt, um halt auch entsprechend reagieren zu können. So war zum Beispiel jetzt in der Diskussion, ob wir dazu noch einen Antrag machen oder nicht. Das haben wir jetzt erstmal verworfen. Nichtsdestotrotz, jetzt kamen halt die Urteile vom OVG Münster, die im Prinzip klipp und klar gesagt haben, nee, also liebe Leute, die Liquids sind keine Arzneimittel und das geht so nicht. Was sind denn die Liquids? Die Liquids sind tatsächlich die Flüssigkeiten, die man in eine E-Zigarette einfüllt und diese dann verdampft mit einem Glühfaden. Und ich vergleiche das immer super gerne mit einer Nebelmaschine in der Diskothek, wobei das in der Diskothek in einem deutlich größeren Maße passiert. Letztendlich sind die Grundbestandteile dieser Liquids sehr ähnlich zu denen, die sich in der Diskothek in den Nebelfluids befinden. Also in der Diskothek kennt jeder so eine Nebelmaschine. Wenn es nicht Trockeneis ist, wird da halt Nebel massig reingeblasen. Und das ist im Prinzip auch verdampftes Propylenglykol mit ein paar Aromastoffen. Und letztendlich die E-Zigarette hat eine ähnliche Flüssigkeit. Auch Propylenglykol als Trägerstoff und auch Aromastoff. Natürlich variiert das alles ein bisschen und gegebenenfalls dann halt Nikotin als Ersatzstoff für diejenigen, die tatsächlich am Nikotin hängen. Richtig, das ist ja auch deshalb ein gutes Beispiel, weil wenn man sich einfach mal diesen Vergleich vor Augen hält, in der Diskothek werden jedes Wochenende die Leute literweise mit Propylenglykol zu benebelt und das ist aus rechtlicher Sicht auch im Landesgesundheitsministerium hier völlig unbedenklich, da gibt es nicht die geringsten Bedenken. Während aber im Mikroliterbereich das in der E-Zigarette plötzlich zu einem, wie auch, da gab es die dollsten Vokabeln, da gab es Reizstoff, Chemiewaffe und was das alles schon betitelt wurde. Also da merkt man einfach, das ist völlig haltlos. Es ist ein Feldzug, den also ich aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Also, jetzt erklär mir doch mal jemand, am besten du Kai, weil du ja nun mal die Frau Steffens auch persönlich kennst, unsere NRW-Gesundheitsministerin. Jetzt sag du mir doch mal bitte, wo da die Interessenslage überhaupt liegt, so mit diesen Liquids, also mit den Inhaltsstoffen des Dampfens und mit dem Dampfen allgemein umzugehen. Warum ist man denn da so gegen eingestellt? Naja, in der Debatte war ein Argument, das ich in der Debatte angeführt hatte, war, dass Frau Steffens ihren Mitarbeitern von den Ordnungsämtern zum Beispiel nicht zutraute, das steht so in der Stellungnahme der Ministerin, dass die Ordnungsbeamten tatsächlich den Unterschied zwischen einer E-Zigarette und einer normalen Zigarette erkennen. Das war ein, in Anführungszeichen, Argument, das ist tatsächlich so genannt worden. Und jetzt in dem Artikel auf WAZ, wo sie sich quasi postwendend dazu äußert, sagt sie, Moment, ich habe die Mail gerade irgendwo gehabt, dass ich das Zitat auch sauber hinkriege. Außerdem widerspreche der Urteilsspruch in Münster der geplanten Veränderung der EU-Tabakrichtlinie, wonach es sich bei nikotinhaltigen Liquids für E-Zigaretten um Arzneimittel handelte, klagte Ministerin Steffens. Also in der EU plant man quasi, die Liquids als Arzneimittel zu deklarieren und deswegen geht das ja gar nicht, dass wir das hier vom Gericht entscheiden lassen, dass es nicht so ist. Also diese Logik, ich sag mal, wenn wir so agieren würden, wir würden in der Presse Prügel kriegen und zwar zu Recht. Und da regt sich niemand, da kommt niemand und sagt, hey, was ist denn das für eine hanebüchene Argumentation? Weil die EU das will. Wenn das Gericht in Deutschland sagt, das ist nicht so, dann kann auch aus meiner Sicht auch die EU nichts dagegen tun, weil es einfach geltende Rechtslage ist. Jetzt muss ich mal eine Frage an dich stellen zwischendurch, Andi. Wie viel Nikotin im Verhältnis zu einer normalen Zigarette ist denn in diesen? Das ist völlig variabel. Es gibt dort ganz unterschiedliche Konzentrationen von, glaube ich, 2-3 Mikrogramm, glaube ich. Und das geht rauf bis 20 und viele Dampfer, also die es sehr leidenschaftlich betreiben, die haben dann auch entsprechend professionelle Geräte dort, die haben mit einer Zigarette nicht mehr die geringste Ähnlichkeit, die haben eher was von diesem Blitzdings bei, so eine Ähnlichkeit mit diesem Blitzdings bei Man in Black, also ein richtig große Stahlzylinder. Und das geht halt, die mischen sich ihre Liquids auch selbst. Also was ich aus Gesprächen jetzt auch auf der Dampfer-Demo kürzlich in Düsseldorf gehört habe, ist, dass sehr viele vielleicht mit einer vergleichsweise normalen Dosis von 10, wie man sie auch im Normalbüro findet, so anfangen, sich dann aber auch runter reduzieren und sehr viele dann irgendwann völlig nikotinfrei dampfen. Aber eben diesen Vorgang des Dampfens als Ersatzhandlung zum Rauchen nicht aufgeben wollen. Und das ist ja auch schon ein Argument, das dem widerspricht, wer behauptet, die E-Zigarette wäre ein Mittel, um mit dem Rauchen aufzuhören. Die allermeisten, die es nutzen, tun das eben nicht. Und ich kann nur aus meiner privaten Erfahrung sprechen, dass Leute eben, die ich kennengelernt habe, die das sehr leidenschaftlich betreiben, in der Regel wenig oder fast gar oder gar kein Nikotin mehr in ihren Dampfen haben. Grundsätzlich sind ja Piraten für den freiheitlichen Gedanken da und sagen, das soll doch jeder für sich selber entscheiden, solange niemand weiter geschädigt wird. Und das, glaube ich, darf man auch mal eben kurz erwähnen, wer von euch beide auch immer möchte. Wie schädlich ist es denn für die Umwelt, wenn ich dampfe? Überhaupt nicht. Ich meinte nicht den Ausstoß und die umweltpolitischen Auswirkungen, sondern ich meinte meine Umwelt und die Menschen, die um mich herum sind. Ja, habe ich schon so verstanden. Sprichst wahrscheinlich auf diese berühmte Passivrauchfrage an, die in diesem Fall eine Passivdampffrage wäre. Und die kann man ganz klar mit einem Nein beantworten. Darüber gibt es wirklich handfeste Studien, nicht nur eine mittlerweile, über ein halbes Dutzend, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt haben. Das sogenannte Exhalat, sprich das, was du ausatmest, enthält keinerlei Reizstoffe und schon kein Nikotin mehr. Das wird also fast zu 100% absorbiert beim Dampfen. Und das, was an noch existierenden Propylenglykolresten dort dann in die Umwelt geblasen wird, in den Raum, sage ich mal, dass auch das wurde als völlig unbedenklich deklariert. Trotzdem geht das Deutsche Krebsforschungszentrum hin und stellt dort die wüstesten Behauptungen auf, welche Reizerscheinungen man persönlich dort erlebt habe in Gegenwart von Dampfern. Also es ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Es gibt diese Untersuchungen mittlerweile und das ist absolut nicht haltbar. Es gibt diesen Passivrauch als Passivdampf einfach gar nicht. Okay, gut, es ist eigentlich, widerspricht meinem Job, da so persönliche Erfahrungen anzubringen, ich tue es trotzdem. Bei uns ist es ein absolutes Nichtraucherbüro, bei uns darf gedampft werden, weil es mich nicht stört und ich bin ehemaliger harter Raucher, dementsprechend empfinde ich, wenn ich Zigarettenrauch rieche, Dampfen berührt mich nicht, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich erinnere mich daran, einer von euch, Kai hier, der Daniel, durfte auch bei mir dampfen, das hat mich nicht weiter gestört, also es kann nicht so dramatisch sein. Aber kommen wir mal zu der Forderung, die wir aus all dem formulieren und dem weiteren Vorgehen der Piratenfraktion NRW zum Thema Dampfen. Wie sieht's da aus? Ja, Kai, mach mal. Wie sieht's da aus? Ja, ganz klar, wir bleiben da am Ball. Das ist nach wie vor auf jeden Fall ein gesetztes Ziel, die E-Zigarette aus dem Nichtraucherschutzgesetz so als Mindestanforderung an das Nichtraucherschutzgesetz herauszubekommen. Die Frage ist eigentlich nur, und das war auch die Frage, die ich in den AK gestellt habe, ist das der richtige Zeitpunkt? Und wir haben jetzt erstmal gesagt, nein, das ist jetzt erstmal nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt noch ein paar Termine in der Zukunft, wo vielleicht die Dinge günstiger stehen, vielleicht aber auch nicht. Das muss man mal so ein bisschen beobachten, aber Fakt ist, wir werden das wieder aufgreifen, auf jeden Fall. Da geht kein Weg dran vorbei, nur der Zeitpunkt ist halt noch nicht klar. Macht ja auch nichts, daran sieht man ja auch, die Piraten sind dabei, auch dann, wenn morgen Bundestagswahl ist und wir danach natürlich uns weiter um Themen kümmern, egal wie morgen die Wahl ausgeht. Haben wir denn noch einen wichtigen Punkt vergessen zum Thema Nichtraucherschutzgesetz und Dampfen? Nichtraucherschutz als solchen haben wir ja jetzt heute gar nicht behandelt. Es geht ja wirklich um. Ja, Entschuldigung, Andi, dass ich das so sage. Ich habe das Nichtraucherschutzgesetz angeführt, weil ja immer wieder von der Ministerpräsidentin Steffens das Dampfen in die gleiche Schublade wie es auch gesteckt, habe ich das mit angeführt. Ich will hoffen, dass die gute Frau Steffens nie Ministerpräsidentin wird. Mir ist sie schon als Gesundheitsministerin schlimm genug. aber es war ja, doch so ein bisschen Anekdötchen einzubringen. Kai, du hattest sie doch gefragt, oder? Du hattest sie doch gefragt, ob sie den Unterschied zwischen Dampfen und Rauchen kennt. War das nicht so, oder war es Daniel? Nee, das war eine kleine Anfrage, die tatsächlich der AK Drogenpolitik in Zusammenarbeit mit mir erstellt hat und Daniel. Da war die Frage genau die Überschrift. Die habe ich jetzt aber nicht parat. Das Antworten, ja, die wir dazu auf die kleinen Anfragen bekommen haben, ja, ich will es mal freundlich ausdrücken, waren hanebüchen. Ja, absolut. Also man muss vielleicht mal dazu sagen, der Aufhänger dafür, dieser Zusammenhang zwischen Nichtraucherschutz und Dampfe ist ja der, dass die Grünen in ihrer Begründung ihres Gesetzentwurfs, sprich in die Definition, Begriffsdefinition reingeschrieben haben, dass sie eben nicht mehr unterscheiden wollen zwischen verschiedenen Formen des Rauchens. Und sie haben eben ohne jede Grundlage die Dampfe einfach den Zigaretten gleichgestellt. Das ist eben das Problem. Was sich daraus ergibt, ist, dass eben jetzt in der Folge, nachdem das grüne Nichtraucherschutzgesetz verabschiedet wurde, Dampfen in der Öffentlichkeit und in der Handhabung durch die Ordnungsämter der Zigarette gleichgestellt werden sollen. Das ist das eigentliche Problem. Deshalb werden Dampfer jetzt quasi in die Raucherecke geschickt, obwohl sie sich mittels Dampfen dort gerade eben rausgelöst haben. Also gesundheitspolitischer Irrsinn, wie er bekloppter kaum sein kann. Ne? Ja, uns fehlt ja in der Bundesrepublik Deutschland noch dringend eine Verbotspartei. Ach nee, wir haben ja die Grünen, brauchen wir gar nicht mehr. Ja, das war im Übrigen ein sehr interessanter auch Aspekt auch. Wir haben immer gesagt, das steht in der Begründung, das ist so, die E-Zigarette gehört dazu. Und ich glaube, so in der Dampfer-Community war das sehr zwiegespalten. Die waren immer irgendwie der Meinung, nee, das steht nicht drin, also interessiert uns das auch gar nicht. Und es gab dann halt auch einen relativ harten Aufschlag, als es dann hieß, nee, die gehört definitiv dazu. Das ist, glaube ich, auch in einer kleinen Anfrage von uns dann nochmal belegt worden. Insgesamt muss man sich mal die Situation vorstellen, dass da relativ günstig gedampft wird im Vergleich zu, okay, das Rauchgerät, das Dampfgerät, die Dampfe, die kostet halt relativ viel Geld, je nachdem, was man da investieren will. Aber so die Liquids, die ersetzen dann schon, Nikotin in größerer Menge, sag ich mal, was man jetzt normalerweise an 3-4 Schachteln zu Hause liegen hat, wenn man das Nikotin per Zigarette aufnimmt, ist es dann im Liquid irgendwie für 6 € verfügbar. Und da war so am Anfang bei uns so die Vermutung, es geht um Geld, es geht darum, Steuereinnahmen nicht zu verlieren aufgrund der Dampfe, weil halt viele Raucher sich, wie Andi gerade auch schon sagte, aus der schmuddeligen Raucherecke, sag ich mal, gelöst haben und hinein in eine, ja, Dampferwelt, in der sie tatsächlich, viele berichten davon, jetzt besser riechen, schmecken und atmen zu können. Also die haben definitiv keine Einbußen gesundheitlichen, sondern eher im Gegenteil. Es wird eigentlich nur von Vorteilen berichtet, wenn man es halt hinkriegt, auf die Zigarette zu verzichten. Naja, auf jeden Fall war da relativ viel los und wir haben relativ viel gemutmaßt. Und ein Gedanke war halt, geht's ums Geld? Geht's darum, diese Liquids in die Apotheke zu bekommen, um ja so ein bisschen die Hand auf das Geld halten zu können? Von der Hand ist das für mich immer noch nicht, aber ich würde es nicht offen behaupten, ehrlich gesagt. Ich stochere da auch eigentlich nur im Trüben, warum da so resolut gegen die Dampfe vorgegangen wird. Also ich finde ja keinen logischen Grund dafür, ehrlich gesagt. Ja, übrigens nochmal auf die TPD zurückzukommen, auf die Frau Steffens sich beruft, auf das, was dort jetzt angeblich geplant ist in Brüssel. Stimmt, der Ausschuss, der entsprechende, hat sich tatsächlich dazu hinreißen lassen, eben diesen Plan zu verfolgen, die E-Zigarette ins Arzneimittelgesetz zu zwingen und sie somit in die Apotheke zu zwingen. Aber es gibt dort im Moment auch wieder aktuell Widerstand. Das heißt, diese Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss, die es da in Brüssel im Moment gibt, auf die Frau Steffens sich bezieht, die ist wieder in Frage gestellt. Es gibt dort, mittlerweile regt sich dort ein immer breiter werdender Widerstand, diese Tabakrichtlinie in dieser Weise im Grunde zu missbrauchen. Und so langsam scheinen dort Leute aufzuwachen, weil die Verbraucherseite hatte im Werdeprozess mit diesem zu dieser Beschlussempfehlung, hatte die kaum eine Chance, überhaupt gehört zu werden. Gehört wurden aber Pharma- und Tabakindustrie. Und wenn man da einfach dann wieder den Weg des Geldes verfolgt, wer würde davon profitieren, wenn die Liquids oder die E-Zigarette in die Apotheke käme, dann wird einem sehr schnell klar, wie da der Hase läuft. Das hat mit Verbraucherschutz oder Gesundheitsschutz überhaupt nichts zu tun. Genau, wenn es nämlich Gesundheitsschutz wäre oder Verbraucherschutz, dann würde man nämlich Folgendes machen. Man würde versuchen, diese Liquids tatsächlich durch eine Qualitätskontrolle zu jagen und zu sagen, hey, da müssen die Inhaltsstoffe exakt draufstehen und da muss im Prinzip sichergestellt sein, dass eben keine gesundheitsgefährdenden Stoffe drin sind, weil das absolut möglich ist, dass diese Liquids ohne gesundheitsgefährdende Stoffe zu erstellen. Da frage ich doch mal eben direkt an der Stelle. Sprechen wir mal kurz über diese Shishas. Da gibt es ja das, den Vorwurf, dass es durchaus Gewürzmischungen geben soll, die drogenähnliche Substanzen enthalten können. Das wäre aber bei dem Dampfen nicht ausgeschlossen, oder? Ich weiß jetzt nicht um die technischen Möglichkeiten der Dampfe. Diese Liquids sind relativ fein. Ich sag jetzt mal, mögliches Mittel wäre THC-Öl, aber das wird so eine Dampfe aus meiner Sicht völlig verharzen. Das würde damit einhergehen, dass die Dampfe selber ein Wegwerfartikel wird. Also das ist meine Meinung, meine Laienmeinung. Vielleicht weiß der Andi da mehr. Ja, es gibt ja eigentlich zwei Schienen so mit diesen E-Zigaretten. Das eine ist so, würde ich sagen, fast so die Einsteigerklasse. Das sind die Dinger, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat, die tatsächlich aussehen wie eine Zigarette. Ja, aber die benutzt ja niemand. Ja eben, die benutzen eigentlich Leute höchstens, um es mal für 2 Wochen auszuprobieren und steigen in der Regel dann auf professionellere Geräte um. Vorhin war mal kurz der Punkt hier über die Kosten, der ist ja nicht unwesentlich, um da mal so einen Faktor zu nennen. Wenn man das Gerät einmal angeschafft hat, ein besseres Gerät, die kosten dann in der Regel so zwischen gute Geräte zwischen 40 und 80 Euro, dann hat man in der Regel schon ein ganz gutes. Und danach ist ja eigentlich nur noch das Liquid anzuschaffen. Da hat der Kai vorhin schon gesagt, so um die 6 Euro so ein Fläschchen, mit dem kommt man eigentlich richtig lange aus. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass eben der Kostenfaktor im Vergleich zur Zigarette je nach Nutzung individuell zwischen 10% und 25% der Kosten des Rauchens liegt. Auch das ist natürlich schon wieder ein persönlicher Aspekt, den ich aber selten argumentiert höre. Die meisten Nutzer sagen ganz klar, es geht ihnen besser, sie können besser atmen, besser riechen, besser schmecken. Einfach alles, alle Effekte, die man hat, wenn man mit dem eigentlichen Rauchen aufhört. Ne? Ja, ich würde sagen, ich komme jetzt langsam zum Ende dieses Podcasts und bedanke mich bei dir, Andi, und bei dir, Kai, dass wir so einen Abriss bekommen haben, wie es denn im Moment darum steht. Ich brauche nicht gesondert betonen, dass ihr da am Ball bleibt und wir auch wieder drüber podcasten werden und uns mit Freuden dem widmen werden, was unsere NRW-Gesundheitsministerin Steffens sich Neues zu dem Thema ausdenkt. Vielen Dank euch beiden. Ja, gerne. Von mir aus können wir gerne schließen mit unserer Programmposition dazu in Bundesebene. Das ist eine gute Idee. Das Schlusswort hat in diesem Fall Andi. Okay. Aus unserem drogenpolitischen Bundeswahlprogramm lese ich jetzt mal eben unsere Position zur E-Zigarette vor. Der derzeit freie Handel und Gebrauch liquidverdampfender E-Zigaretten soll nicht über den Jugendschutz hinaus eingeschränkt werden. Stattdessen fordern wir die Schaffung von Qualitätsstandards für die Produktion und den Handel von E-Zigaretten und Liquids. E-Zigaretten ins Nichtraucherschutzgesetz aufzunehmen oder eine Besteuerung nach dem Tabaksteuergesetz lehnen wir hingegen ab. Ja, vielen Dank. Einen schönen Abend euch beiden noch. Tschüss. Ja. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.